Oliver Prime speaking, and you're listening to the newest Aromatherapy, episode 22. Well, for this time I thought, at least as far as my moderation goes, why not try it in German, since it's my mother tongue. Sorry, English speakers, it's just this time. Also, dann probieren wir es mal. Schönen guten Abend zusammen. Aromatherapie Episode 22. Diesmal haben wir gedacht, nach den letzten paar Shows würde etwas After-Hour-Musik ganz gut passen. Wir fangen also mit etwas Ambient an und wechseln dann auf die Progressive-Schiene. Ihr dürft also gespannt sein. Ah ja, übrigens, für die, die sich gedacht haben, warum produziert der Mensch eigentlich nichts mehr? Ja, das stimmt so nicht ganz. Also ich arbeite im Moment an einem Album. Das geht sehr gut voran. Es dauert halt noch eine Zeit lang. Ja, es ist schließlich mein erstes oder mein einziges erstes Album und da möchte ich mir genug Zeit lassen. Aber abgesehen davon arbeite ich gerade an einem Remix für Juke Recordings. Und zwar geht es um eine Single von Virusphere. Die heißt Autumn Lights. Release-Datum kann ich zwar noch keines sagen, aber ich schätze mal, es dürfte sich so in den nächsten Monaten einpendeln. Aber ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, auf meiner Homepage www.oliverprime.com. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr dort auch vorbeischauen und diese Radioshow in einer Stunde nochmal anhören. Dann gibt es nämlich einen kleinen Flashplayer, der das Ganze nochmal spielt. Ach ja, und ich hoffe, ich schaffe es nun endlich, einen Podcast zu installieren, den ich ja schon versprochen habe, für die Automatik. Okay, und bevor die Stunde jetzt ganz rum ist und ich immer noch rede, geben wir das Wort weiter an die Musik. Viel Spaß! Thank you. The moment, the second that you get what you seek, you don't, you can't want it anymore. So, desire supports crazy. Continue to exist. Desire must have its objects perpetually absent. It's not the it that you want, it's the fantasy of the it. We'll be right back. exist, desire must have its object perpetually happening. It's not the it that you want, it's the fantasy of you. We'll be right back. Thinking mind is a useful instrument.